FM Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. La escuchas todo el día con tu madre o con tu tía, por la tarde o la mañana, en la silla o en la cama. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Hallo, guten Tag, ein neues Niemandsland beginnt. An einem schönen Montag, dem 10. Juni 2019, begrüßen wir Sie zu einer weiteren Sendung hier auf Contrabanda FM 91.4 Niemandsland. Es gibt jetzt 2 Stunden Informationen, Musik, Kultur, Geschichte und Nachrichten aus aller Welt in deutscher Sprache. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Willkommen, bienvenidas und bienvenidos, welcome. Beginnen wir mit einem Geburtstagsgruß, genauer gesagt, zum Thema Musik, Kultur, Politik, Liedermacher. Dieter Süverkrüpp ist 85 Jahre alt geworden. Wer erinnert sich noch an diesen Mann mit seinen widerborstigen Songs? Seine Lieder waren immer wie Tritte gegen das Schienbein, aber bei den Großen und Mächtigen, nicht bei den kleinen Leuten. Mitte der 60er Jahre gehörte der Sänger Dieter Süverkrüpp zum Quartett 67, einem Bühnenprogramm mit Franz Josef Degenhardt, Hans-Dieter Hüsch, Wolfgang Neuss und Süverkrüpp himself, mit dem der saarländische Rundfunk der grassierenden Fab Four Manie ein deutsches Qualitätsquartett entgegenstellen wollte. Die Fab Four waren natürlich die Beatles. Sie wollten ihrer Zeit gegen das Schienbein treten und waren auf Veränderungen aus. Die Idee vom Quartettkollektiv war der Beatles-Formation entlehnt, eine schwer zähmbare Truppe, die nicht schön, aber laut einklagte, was ihnen in der Welt nicht passte und die der muffigen Zeit wahrhaftig ans Leder wollte, schrieb damals der Kabarettchronist Volker Kühn. Bei dieser noch heute mitreißenden Sideshow sang Süverkrüpp, der am 30. Mai 85 geworden ist, mit schwer sarkastischer Stimme die Legende vom Kryptokommunisten. Mit seinen Unterwandererstiefeln und Kirschen auf Sahne, die Songerzählung eines Auschwitz-Überlebenden. Eine so wahrhaftige wie berührende Geschichte, die einen bereits als Kind zum Antifaschisten machte. Wie Süverkrüpp selbst einmal sagte, verlor er mit der Zeit die Fähigkeit zum Texten, möglicherweise eine Folge seiner Werbetätigkeit. Heute widmet er sich der Malerei. Aber in den 70er Jahren, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, verdeutschte er die wilden Lieder der französischen Revolution, wie in Ça ira, begann seine berühmten Songs für Kinder zu singen, etwa den legendären Baggerführer Willibald, und arbeitete an der emanzipatorischen Sendung mit der Maus mit. Wie Degenhardt war Süverkrüpp lange Mitglied der DKP und wie dieser hat er sich gegen die unsensible Proletenagitation der linkeren Radikalen gewandt, die widerborstigen Gesänge. Gabriele Senft schreibt ihr einen Geburtstagsgruß in der jungen Welt, Frau Gabriele Senft, und die sagt: Mir persönlich hat er Anfang der 70er über die Untiefen meiner damaligen Familienablösung, vor allem mit seinen respektlosen Weihnachtsliedern, die bei manchen Besäufnissen an Heiligabend meine emotionale Rettung waren. Dafür danke, Dieter, mögest du 100 werden. Thank you.

die sanfte Guillotine mit zauberhaftem Schein zieht an mit süßer Miene die Leute groß und klein. Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Die Herren und die Prinzgen, sie schneiden ihr die Kur. Die Bürger, selbst die Winzgen, versuchen eine Tour. Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Die Häupter mit den Kronen, mit Mitra und Krummstab, die Puppen, die beiwohnen, erbitten milde Gab. Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Ein paar delegierte Biester warben um ihre Gunst und auch selbst einige Priester in ihrer heiligen Brunst. Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Und manche Galgenvögel sind auch ihre Galan und bieten in Gehröcken ihr heiße Schnüre an. Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Die Wucherer, die Reichen, ließen die Läden stehen, um mit Gesichtern bleichen auf ihren Schoß zu gehen. Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Na aber ja, wie kann man etwas Böses finden da? Die sanfte Guillotine von Dieter Süverkrüpp. Die Lieder aus der Französischen Revolution, übersetzt von ihm selbst. Kommen wir nun zu unserer Abteilung Geschichte. Heute die letzte Folge von dem Abzug der internationalen Brigaden nach der Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg. Gucken wir einmal, was aus diesen Männern und Frauen, diesen tapferen, selbstlos kämpfenden Menschen geworden ist, nachdem die Republik so schmählich untergegangen war. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 122. Der Abzug der internationalen Brigaden. Vierter Teil. No pasarán. Pasaremos. Se trata de aplastar para siempre al fascismo. Y ello si hace falta a pesar del gobierno. Tal vez un día no lejano, este mismo gobierno tenga necesidad de los militares rebeldes para destruir el movimiento obrero. Januar, Februar 1939. Nach dem Abzug aus Spanien wurden die Angehörigen der internationalen Brigaden in Frankreich interniert. Viele von ihnen kämpften später in der Resistance gegen die Nazis. Sie wurden eingesperrt und abgeschottet. Als die Anhänger der Spanischen Republik nach Frankreich flüchteten, wurden sie interniert. Unter ihnen auch die Angehörigen der internationalen Brigaden. Die Spanienkämpfer, die zwischen Januar und Februar 1939 in Frankreich Zuflucht suchten und in Lager gesperrt wurden, machten nur einen Teil der ehemaligen Interbrigadisten aus, die sich jenseits der spanischen Grenze aufhielten. Schon im Sommer 1938 war seitens der Interbrigadisten damit begonnen worden, die sogenannten Hilfsdienste, wie zum Beispiel den Sanitätsdienst, aufzulösen und deren Angehörige zusammen mit Verwundeten und älteren Interbrigadisten nach Frankreich zu repatriieren. Diese Frauen und Männer wurden verschiedenen Gemeinden zugeteilt, die in der Regel auf einen solchen Zuzug nicht vorbereitet waren. Auf sich gestellt, ohne Mittel und aufgrund der herrschenden Arbeitslosigkeit ohne Arbeit, vegetierten sie meist am Rande des Existenzminimums. Sie wohnten in Schulen, Heimen und Klöstern, baufälligen Häusern und, wenn sie mehr Glück hatten, bei einer solidarischen französischen Familie. Zuständig für die Deutschen und Österreicher war das in Paris ansässige Hilfskomitee für die deutschen und österreichischen Spanienkämpfer. Dieses Gremium verfügte kaum über finanzielle Mittel, bekam aber täglich Briefe mit der Bitte um Hilfe. So schrieb Walter Kaiser, der später in der DDR unter seinem Pseudonym Walter Gorrich das Drehbuch für den Filmklassiker »Fünf Patronenhülsen« schreiben sollte, im Januar 1939 aus Perpignan. Das hiesige Komitee kümmert sich überhaupt nicht um uns. Unser Essen erhalten wir von der Volksküche. Wir leben hier fast wie Tiere. Die Räume sind in einem unbeschreiblichen Zustand. Verlaust bin ich auch schon. Wir können uns nicht einmal waschen. Auch können wir nicht unser Essgeschirr reinigen. Aussichten auf Besserung sind auch nicht vorhanden. Das wäre so unser Leben. Aber auch dieser armselige Zustand der Freiheit währte nicht lange. Im Laufe des Jahres 1939 wurden alle ehemaligen Spanienkämpfer, die in der französischen Zivilgesellschaft lebten, in Lagern interniert. Ihre Briefe an das Hilfskomitee wurden an die Kommunistische Internationale Komintern nach Moskau weitergeleitet und sind so erhalten geblieben. Die Komintern, die bei der Organisation der internationalen Brigaden Großes geleistet hatte, schien zunächst ratlos, was zu tun sei. Was im Fall einer Niederlage der Spanischen Republik mit den Freiwilligen geschehen sollte, dafür hatte man kein Konzept. Am 26. August 1939 beschäftigte sich das Exekutivkomitee der Komintern, EKKI, erstmals mit dem Schicksal der Interbrigadisten. André Marty berichtete, dass sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Lager in Gurs mehr als 4000 Interbrigadisten befänden, unter ihnen 735 Deutsche, 483 Österreicher, 872 Italiener, 950 Polen, 375 Jugoslawen und 607 Tschechoslowaken. Zur Rettung der Interbrigadisten wurde die Gründung einer Kommission zum Studium der Interbrigaden beschlossen, die am 13. September erstmals zusammentrat. Ein verwirrender Pakt. Inzwischen aber hatte es ein weltpolitisches Ereignis gegeben, das die Situation der Internierten weiter verschlechterte. Im August 1939 war zwischen der Sowjetunion und Nazi-Deutschland ein Nichtangriffsvertrag geschlossen worden, dem im September ein Grenz- und Freundschaftsvertrag folgte. Die Sowjetunion wie auch die Komintern gingen nunmehr von einem drohenden imperialistischen Krieg aus, an dem England und Frankreich die Hauptschuld tragen würden. Die reaktionären französischen Behörden, denen die mächtige kommunistische Partei Frankreichs, die FKP, ohnehin ein Dorn im Auge war, schlussfolgerten daraus, dass die Kommunisten die Verteidigung des Landes im Kriegsfall nicht unterstützen würden und verboten die Partei. Damit war eine wichtige Verbindung der internierten Spanienkämpfer zur Außenwelt unterbrochen. Unter den Internierten führten die Verträge zwischen der UdSSR und Nazi-Deutschland zu erregten Diskussionen. Der österreichische Spanienkämpfer Gerd Hoffmann schrieb in seinen Erinnerungen: »Im August schlug wie eine Bombe die Nachricht vom Abschluss des Nichtangriffspaktes zwischen Deutschland und der Sowjetunion ein. Zuerst waren wir wie vor den Kopf gestoßen. Hitler-Deutschland, der Erzfeind in Spanien, der Aggressor, der unsere Heimat und die Tschechoslowakei besetzt hatte, der Vertragspartner der Sowjetunion, an die wir alle blind glaubten?« Erst Tage später gab es eine Parteiversammlung, in der die bekannten Argumente vorgebracht wurden. Stalin sei der Absicht der Kapitalisten, die Sowjetunion in einen Krieg mit Deutschland zu hetzen, zuvorgekommen. Schließlich sei für die Sowjetunion der Friede das höchste Gut. Die innerdeutsche Situation sei Angelegenheit des deutschen Volkes. Es handle sich auch nur um einen Nichtangriffspakt und das sei keineswegs ein Bündnis. Und die Zehntausende deutscher Antifaschisten, die in den KZ schmachteten, die Erschlagenen und zu Tode Gequälten? So wie Gerd Hoffmann dachten viele, aber dann siegte die Parteidisziplin und der nahezu unerschütterliche Glaube an die Sowjetunion. Manche trennten sich auch von der Partei oder wurden ausgeschlossen, Aber später sollten sich die meisten von ihnen im gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus wieder vereint finden. Am 15. November 1940 verfassten die internierten Interbrigadisten eine Resolution, die der Schriftsteller Friedrich Wolff, der Frankreich verlassen und in die Sowjetunion reisen durfte, am 19. März 1941 der Komintern übergab. In dieser Resolution wird die Politik der Sowjetunion vorbehaltslos begrüßt. Nazi-Deutschland wird wegen seiner antikommunistischen Politik und der Annexion Österreichs, der CSR und Polens kritisiert, aber seine Haltung als defensiv eingeschätzt, während die wahren Aggressoren in Großbritannien und Frankreich säßen. Die Haltung der FKP, die nach dem Überfall der Wehrmacht im Mai 1940 dazu aufgerufen hatte, die Heimat zu verteidigen, sowie die Bereitschaft tschechischer und polnischer Interbrigadisten, der tschechischen Legion bzw. der polnischen Auslandsarmee beizutreten, wurden für falsch erklärt. Gleichzeitig wurde in der Resolution betont, dass die Angehörigen der Interbrigaden politische Soldaten und damit wertvolle Kader seien. Das war auch ein Appell an die Komintern, sich aktiver mit der Zukunft der Interbrigadisten zu beschäftigen. Wilhelm Zeisser, als General José Gómez, letzter Kommandeur der Basis Albacete, hatte schon im Oktober 1938 in seinem Bericht an den stellvertretenden Kaderchef des EKKI, Georgi Belov, das war der Bulgare Georgi Damjanov, vorgeschlagen, dass die Sowjetunion diejenigen Spanienkämpfer aufnehmen solle, die nicht ohne zu erwartende Repression in ihre Länder zurückkehren konnten. Dazu kam es nicht. Zwar nahm die Sowjetunion Schwerstverwundete auf, und natürlich fanden dort auch diejenigen, die als Mexikaner nach Spanien gekommen waren, Zuflucht. Im Sprachgebrauch der Komintern wurde die Sowjetunion aus Tarngründen Mexiko genannt. Aber ansonsten blieb die Zahl der Aufgenommenen gering. Von den 2900 deutschen Interbrigadisten durften etwa 150 in die UdSSR einreisen, von den 3354 Italienern ganze 38. Dabei machten die sowjetischen Behörden die Bewilligung der Einreise auch von den Entscheidungen der nationalen Parteivertretungen bei der Komintern abhängig, die wiederum vor dem Hintergrund der auch die ausländischen Kommunisten betreffenden Repressionen der Jahre 1937 und 1938 besonders sensibel vorgingen. Ungeachtet dessen kritisierte Walter Ulbricht vor allem das bürokratische Vorgehen der Internationalen Roten Hilfe und ihres sowjetischen Ablegers, der MOPR. Международная организация помощи борзам революции. Diese war beauftragt worden, sich um die internierten Interbrigadisten zu kümmern. Aber nach der Ablösung von Jelena Stasowa und der Einsetzung Michail Bogdanovs an deren Spitze sowie der Kürzung ihrer finanziellen Mittel hatte diese Organisation nach Meinung Ulbrichts völlig versagt. Besonders kritisierte er, dass die MOPR erst dann reagierte, wenn die Kaderleitung des EKKI dazu ihr Einverständnis gegeben hatte. Nach der Okkupation Frankreichs durch Nazi-Deutschland und dem ausgehandelten Waffenstillstand blieb ein Teil des Landes, das sogenannte Vichy-Frankreich, benannt nach seiner Hauptstadt, einem Kurort in der Auvergne, unbesetzt. Da dieser Teil auch an der Grenze zu Spanien lag, befanden sich dort die großen Internierungslager, die von den französischen Behörden ungeniert Konzentrationslager genannt wurden. Obwohl die Vichy-Behörden scheinheilig bekundeten, sie würden niemanden an die Deutschen ausliefern, sah die Realität bald anders aus. Außerdem kamen immer wieder deutsche Kommissionen, die die deutschen und österreichischen Spanienkämpfer zur Rückkehr nach Deutschland bewegen wollten. Die Situation für die Spanienkämpfer wurde immer gefährlicher. Aus diesem Grund tagte die Kommintern-Kommission am 29. Januar 1941 erneut. In der 12-köpfigen Kommission hatte außer André Marti nur Edo Romano, Parteiname des italienischen Funktionärs Eduardo D'Onofrio, direkt mit Spanien zu tun gehabt. Alle anderen Mitglieder waren Vertreter kommunistischer Parteien in potenziellen Emigrationsländern. Marti, der in seinem langen Referat über die Maßnahmen des zurückliegenden Jahres sprach, begründete auch, weshalb möglichst wenige Interbrigadisten in die UdSSR einreisen sollten. Der Grundsatz ist, Freiwillige, die aus einem Land kommen, das noch nicht sowjetisch ist, sind in der Sowjetunion nur Emigranten und ihr Status ist vorübergehend. Die Perspektive ist, dass sie so schnell wie möglich in ein Land zurückkehren, wo sie politisch gebraucht werden. Das musste also nicht unbedingt ihr Herkunftsland sein. Deshalb wurden die kommunistischen Parteien der USA, Australiens, Neuseelands und verschiedener lateinamerikanischer Staaten beauftragt, bei ihren Regierungen um Emigrationsmöglichkeiten für die bedrohten Spanienkämpfer anzusuchen. Auch die KP Spaniens sollte Sondierungsgespräche in anderen Ländern führen, weil die Spanienkämpfer laut dem Statut der Interbrigaden vom 23. September 1937 de jure das Recht auf die spanische Staatsbürgerschaft hatten. Aber die exilierte KP Spaniens, deren Führung sich in der Sowjetunion und in Mexiko befand, war dazu nicht mehr in der Lage. In der Zwischenzeit stieg die Zahl der Auslieferungen an Deutschland. Andere Spanienkämpfer wurden nach Djelfa in Nordafrika verbannt. Deshalb nahmen die illegalen Lagerleitungen Kontakt zum französischen Widerstand auf. Viele Internierte konnten fliehen, auch aus den Arbeitskompanien, in die sie als Prestataire, als Zwangsarbeiter, gepresst worden waren. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 122, Abzug der internationalen Brigaden, vierter Teil, eine Niemandslandproduktion 2019. Die Folge 122 basiert auf einem Artikel von Herrn Werner Abel, Spanischer Krieg, in der Falle. Erschienen in der Zeitung Junge Welt in der Ausgabe vom 4.5.2019. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. No pasarán, pasaremos. Sehen wir's auch noch, Mensch. Chaotisch, launisch, unbeständig und doch schon mal brutal. Sprunghaft und vorhersehbar, aber niemals nur egal. Das Leben ist auch nur ein Mensch. Nichts ist selbstverständlich, auch wenn wir oft so tun. Es ist von Anfang an das Größte und am Ende bringt's uns um. Legt sich mit uns in die Kurve, steht niemals still. Großzügig beschenkt's uns, nimmt sich, was es will. Es strahlt in allen Farben, kennt nicht nur schwarz und weiß. Und wenn wir mal nur rot sehen, ist es ihm völlig gleich. Es lässt nicht mit sich streiten, wenn es anderer Meinung war. Auch wenn es uns im Regen stehen lässt, es ist immer für uns da. Das Leben ist auch nur ein Mensch. Chaotisch, launisch, unbeständig und doch schon mal brutal. Sprunghaft und vorhersehbar, aber niemals nur egal. Das Leben ist auch nur ein Mensch. Bringt dich zum Lachen und zu Weißglut, wenn's dir auf der Nase tanzt. Du kriegst es nur zu packen, wenn du es nicht fassen kannst. Das Leben ist auch nur ein Mensch. Es ist, was wir draus machen, ist Weg oder auch Ziel. Es handelt kompromisslos, ganz ohne Kalkül. Man kann es nicht beherrschen, aber halten, wie man mag. Auch wenn wir nicht damit rechnen, es ist immer für uns da. Das Leben ist auch nur ein Mensch. Chaotisch, launisch, unbeständig und doch schon mal brutal. Unvorhersehbar, aber niemals nur egal. Leben ist auch nur ein Mensch. Bringt dich zum Lachen und zur Weißglut, wenn's dir auf der Nase tanzt. Du kriegst es nur zu packen, wenn du es nicht fassen kannst. Und wenn du denkst, dass du's verstanden hast, lässt es dich bald, denk dich auf und lach. Es hat Charakter, genau wie du und ich, einfach weil es ist. Auch nur ein Mensch, chaotisch, launisch, unbeständig und auch schon mal brutal, sprunghaft und vorhersehbar, aber niemals nur egal. Das Leben ist auch nur ein Mensch, bringt dich zum Lachen und zur Weißglut, wenn's dir auf der Nase tanzt. Du kriegst es nur zu packen, wenn du es nicht fassen kannst. Das Leben ist auch nur ein Mensch. Das Leben ist auch nur ein Mensch. Je luistert naar Niemandsland. Vanuit Breda, Nederland, stuur ik je de vriendelijke groeten aan alle luisteraars van Contrabanda op 91.4 FM in Barcelona, Niemandsland. Ja, das war unsere holländische Kunja. Holland hat ja gestern knapp verloren gegen Portugal im Endspiel um den neuen Nations League Pokal. Da hat die FIFA was ganz Tolles erfunden, um den Kommerz weiter voranzutreiben. Aber war doch ein flottes Spiel. Also ich muss sagen, klasse, Holland hat gar nicht schlecht ausgesehen, aber Portugal ist im Moment wohl eine der besteingespieltesten Mannschaften hier, zumindest hier in Europa. Gut, im Studio auch Werner, hallo, wie geht's? Hallo, guten Morgen, ich habe gleich eine Frage. Guten Mittag. Morgen vielleicht in Tokio. Wir sind doch gerade eben erst aufgestanden. Na gut, aber zu dem, was du da sagst, Holland, Portugal, was spielen die denn da? Tischtennis oder? Fußball, Nations League, was? Endspiel. Okay. Das ist ein neuer Wettbewerb, den die FIFA erfunden hat, um noch mehr Geld zu verdienen. Noch mehr Geld zu machen. Nein, die UEFA, Entschuldigung, nicht die FIFA. Und die Frauenfußball-WM hat natürlich auch angefangen in Frankreich. Da gab es schon die ersten Gruppenspiele. Spanien hat da 3-1 gewonnen. Gegen die unbequemen Südafrikanerinnen. Und Deutschland hat gegen China 1-0 gewonnen. Frauenfußball-WM in Frankreich. Frankreich. Kann man das verstehen als einen weiteren Schritt hin zur Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Oder geht es da auch darum, einfach nur mehr Geld zu machen, wie bei dieser anderen Liga, bei den Männern da? Also es geht ums Fußballspielen in erster Linie. Dieser Sport, zumindest im Frauenbereich, ist noch nicht ganz so durchseucht von den Finanzmärkten und in der Hand von den internationalen Investoren wie der Männerfußball. Vielleicht wird das in 3, 4, 5 Jahren auch so sein, aber im Moment ist das noch relativ harmlos, was da so passiert. Man kann sich da noch immer auf den Fußball konzentrieren. Viel ist passiert, es passiert praktisch jeden Tag etwas. Gestern war zum Beispiel die große Contrabanda-Fete, das große Contrabanda-Fest, 28 Jahre Contrabanda FM, in dem legendären besetzten Hauszentrum oben in Guinardó, Can Masteo. Eine wundervolle Sache war das gestern. Es gab viel zu essen, es gab eine Paella, Veganer, es gab Musik, es gab Konzerte. Ich werde da etwas zu bringen im Laufe der Woche. Ich muss das Material erst einmal zusammenstellen, das ich da aufgenommen habe, mit Musik, mit Stimmen von Leuten, mit Debatte. Da gab es alles Mögliche. Dazu mehr. Also es war ein tolles Fest. Wir danken allen, die da waren. Es waren auch einige deutschsprachige Freundinnen und Freunde da, die mir erzählt haben, dass sie gerne die Sendung hören und dass sie das alles toll und interessant finden, was wir so machen. Ich grüße von hier aus auch nochmal die Renate und Luis, unsere Hörer und Hörerin hier aus Barcelona, die wir sehr gerne treffen ab und zu und mit ihnen über Radio, Politik, Kultur und alles Mögliche sprechen. Gut, dann ist natürlich im Moment interessant die Schlacht ums Rathaus. Es ist wieder ein neues Bild entstanden. Gestern Abend hat unsere Bürgermeisterin Ada Colau ein Interview gegeben in La Sexta, in der berühmten Sendung von Frau Anna Pastor. Anna Pastor ist eine sehr, könnte man sagen, bissige Journalistin, die sich gerne mit den Politikern als Journalistin anlegt, die sie fragt, die bohrt, die beißt. Und da ist sie bei Ada Colau auf die Richtige gestoßen. Die Ada Colau hat der Frau einen, würde ich mal flott sagen, einen Blumenkohl ans Ohr gequatscht. Die lässt sich nicht bremsen, die Ada Colau, die lässt sich auch nichts erzählen. Die bleibt bei ihrer Linie, das kann man nur bewundern. Und Ada Colau hat Bewunderer und Bewunderinnen in aller Welt. Hier zum Beispiel die Frau aus Südafrika, aus Kapstadt. Alcaldesa and also Ada, you have inspired me, because we are fighting any form of eviction and I myself having been evicted from my home and having the opportunity to read Ada, to learn Ada, to do what Ada does. Das war eine Vertreterin aus Kapstadt, die vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung hier in Barcelona gesprochen hat. Und was man vielleicht hier in der Stadt nicht so weiß und nicht so schätzt, die Bürgermeisterin ist ein Vorbild für viele andere große Städte, die gleichen Probleme haben wie Barcelona in der ganzen Welt. Diese Frau hat gesagt, sie ist selber zwangsgeräumt worden aus ihrer Wohnung in Kapstadt und hat sich von Ada Colau inspirieren lassen und hat von der Bewegung, in der Ada Colau auch Menschenrechtsaktivistin war, in der PAH, gelernt und hat das nach Kapstadt übertragen und mitgenommen. Das ist natürlich ein schönes Kompliment von einem anderen Teil der Welt. Ja, also sie ist, wir haben ja letzte Woche das schon kurz diskutiert. Zuerst sah es so aus nach der Wahl, dass sie weg ist vom Fenster, als in dem Sinne, dass sie ihre eigene Nachfolgerin wird. Aber inzwischen eben besteht vielleicht die Möglichkeit doch. Das wird sich wahrscheinlich Ende dieser Woche jetzt entscheiden. Da wird dann der erste Versuch stattfinden, im Stadtparlament sie einzusetzen als Bürgermeisterin. Aber gut, das werden wir dann sehen, wie das ausgeht. Jedenfalls auch noch eine Sache, die man ihr einfach zuguten halten muss. An der Sagrada Familia hier, das wissen wir ja alle, wird seit über 130 Jahren gebaut. Ne? Nur die Baustelle ist eben seit Anfang an illegal gewesen. Und jetzt hat die Ada Colau es geschafft, die Sache zu regeln. Die mussten also eine Genehmigung jetzt bekommen für die Baustelle Sagrada Familia. Und für die Stadtkasse natürlich gut. Da schlägt sie schon mal 4,6 Millionen Euro raus, nur dafür, für die Genehmigung. Und die Argumentation war ganz klar, ne? Wir sehen nicht mehr ein, warum die Kirche noch weiterhin Privilegien haben soll, die sollen zahlen, wie alle anderen auch. Und das hat sie jetzt jedenfalls geschafft. Dann kommen außer den 4,6 Millionen, die direkt in die Rathauskasse gehen, nochmal 36 Millionen, das wurde so vereinbart mit der Baugesellschaft, 36 Millionen müssen die noch zahlen, um irgendwie versuchen auszugleichen die negativen Auswirkungen der ganzen Bauarbeiten auf die direkte Nachbarschaft. Ne? Und also jetzt haben wir 2019, 2026 soll dann der Bau endgültig fertig sein. Das wird aber nochmal 374 Millionen Euro kosten. Also gut, von mir aus hätte ich nichts dagegen, die Bauarbeiten definitiv zu stoppen. Dann könnte man das auch noch vielleicht verkaufen als Touristenattraktion. Die einzige Kirche, die bewusst nicht zu Ende gebaut wurde oder sowas. Ja. Aber gut, die sollen ihr Geld dann den Touristen abnehmen, wenn die da rein wollen und Eintritt zahlen, dann eben damit machen, was sie wollen. Jedenfalls, wenn das die Pläne so zu Ende geführt werden, wie sie jetzt vorgesehen sind, dann wird der höchste Turm von dieser Sagrada-Familie dann 172 Meter hoch sein. Und das nicht, er wird nicht höher sein als der Berg Montjuic, da unten am Hafen. Der ist nämlich 180 Meter hoch, und dass die Sagrada-Familie nicht höher sein soll, nicht höher werden darf als dieser Montjuic-Berg, das war eine der Bedingungen, die Antoni Gaudí damals festgeschrieben hat. Beim Kampf ums Rathaus ist die Situation mittlerweile so, dass ERC immer noch insistiert, die Linkskatalanisten, nur mit Ada Colau zusammen, mit Barcelona in Comun zusammen, eine Koalition zu machen, nicht aber mit der PSC, mit den katalanischen Sozialisten. Man will also versuchen, die Ada Colau rüberzuziehen. Und für Ada Colau ist natürlich das Problem, das hat sie gestern im Interview mit Ana Pastor ganz deutlich gesagt, ich werde nicht die Trophäe eines der Blöcke sein. Mit Blöcken meint sie den Separatistenblock mit Junts per Cat und ERC, mit den separatistischen Katalanisten, und der andere Block wäre halt der Block der Konstitutionalisten. Daraufhin hat Ernest Maragall gekontert in einer Pressekonferenz und hat gesagt, am Mittwoch werden die Urteile gegen die politischen Gefangenen Kataloniens gesprochen. Und Ada Colau muss sich entscheiden, ob sie mit den Gefangenen geht oder mit den Gefängniswärtern. Auch daraufhin wurde sie angesprochen, gestern Abend im Interview auf La Sexta von Ana Pastor. Man hat genau dieses Video eingeblendet. Und sie hat gesagt, sie findet das eine Unverschämtheit von Ernest Maragall, ihr so etwas vorzuhalten. Sie hoffe, dass er sich da öffentlich korrigiert und um Entschuldigung bittet. Sie, besonders sie, hat immer Partei genommen für die Gefangenen von der separatistischen Bewegung und von diesem Prozess. Sie hat immer ganz klar gezeigt, dass sie für die Freilassung dieser Leute ist. Und wenn Maragall das so hinstellt in der Presse, als gäbe es nur diese beiden Alternativen, dann werde sie trotzdem weiter versuchen, gegen genau dieses politische Denken anzukämpfen und versuchen, eine vernünftige linke Politik für diese Stadt anzubieten, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es war also ein sehr interessantes Interview, wie ich gerade auch gesagt habe. Ada Colau hat sich da sehr gut vorbereitet. Ach, die braucht sich gar nicht vorzubereiten. Die weiß einfach, was sie sagt, und hat auch ihre Stärken, die sie dann immer wieder ausspielt. Was sie immer wieder betont, ist auch, dass sie sagt, wir machen eine mutige Politik. Una politica valiente. Das ist immer wieder ihr großer Trumpf. Und dann zählt sie natürlich auch auf, was so an mutigen Maßnahmen ergriffen worden ist, die letzten Jahre hier in Barcelona. Eben auf dem Gebiet der Wohnungsknappheit, auf dem Gebiet auch der Zahntechnik. Sie hat gesagt, ja, sie wurde sogar ausgelacht von Leuten, die sich selber einen Zahnarzt für 1000 Euro leisten können, weil sie den Armen eine Art Armenzahnarzt zur Verfügung stellt, vom Rathaus finanziert. Dafür wurde sie sogar bespöttelt von Leuten, von Reichen, auch aus höheren reichen Kreisen, die ihr vorwerfen, sie würde da mit Kinkerlitzchen umgehen. Und sie hat gesagt, wer arm ist und weiß, was es heißt, einen Zahnarzt zu bezahlen, der weiß auch, was es bedeutet, diese Zahnarztkosten zum größten Teil ersetzt zu bekommen. Und wer sich darüber lustig macht, der hat sich damit praktisch selber bloßgestellt und entlarvt. Musik. Gut, es ist mittlerweile 2:15 am frühen Nachmittag. Ich würde sagen, wir bringen ein kleines Lied und dann gibt es weiter Themen im heutigen Niemandsland, aktuelle Sachen, Politik. Wir haben noch ganz viel auf dem Programm. Jetzt ein Lied von dem letzten Album von Herbert Grönemeyer, Tumult. Tumult ist natürlich ein schönes Wort. Tumult heißt Unruhe, da bewegt sich was, da ist was los. Herbert Grönemeyer, das Lied heißt Verwandt. Wenn die Hoffnung sinkt und sich vertut, wie gut ist das? Was meinst denn du? Wo ist der Stoff, der Liebe heißt? Wo ist der Trost, den der Himmel preist? Ich hab das Wort Güteleid. Es sagt mir nichts in meiner Zeit, wenn mich der Schmerz in Teile bricht. Wenn ich blute, meinst du, ich spür das nicht? Der Geist ist reich, die Seele arm. Ich hab gewartet und mich vertan. Der Glaube stirbt etappenweise, der Traum verwirkt ganz still und leise. Verwandt, aber nicht gesehen, ein vager Punkt, der immer friert, beschenkt mit einem klaren Leben. Nur eine Liebe, die einfach nicht passieren wird. Wie viel Glauben soll ich haben? Und wie viel Schweigen in mir tragen? Bekomm nicht den Blick, nicht deinen Hals. Wen das Auge nicht trifft, der wird nur kurz alt. Da ist kein Gefühl, da ist kein Vertrauen. Tausend taube Fragen, die in mir kauen. Verwandt, aber nicht gesehen, ein vager ziehen. Es sind die Wolken, die sich nicht bemühen. Verwandt, aber nicht gesehen. Ein vager Punkt, der immer friert, beschenkt mit einem starken Leben. Aber eine Liebe, die einfach nie passieren wird. Verwandt, stop. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live for your style. You are what you hear. Kurz unser Niemandsland Wetterdienst vom heutigen 10. Juni 2019, kurz vor 14 Uhr am frühen Nachmittag. Strahlender Himmel, Sonnenschein, Temperaturen liegen bei 24, 25 Grad. Hier im Studio 26 Grad, gefühlte 27 Grad. Jo, was gibt's noch, Werner? Was hast du noch auf deinem Programm für heute? Wetter, temperaturmäßig gesehen, könnte man sagen, der heiße Sommer hat schon angefangen, aber eben nur in Bezug auf die Temperaturen, politisch, auf der Straße und so weiter, Widerstand, Kampf gegen das System, da müssen wir wahrscheinlich warten auf einen heißen Herbst, weil vorher müssen wir alle noch an den Strand und baden gehen und so weiter. Gut, die Zusammensetzung der Leute auf der Straße heute, früher ist mir aufgefallen, heute sind prozentual mehr Touristen unterwegs als sonst gegenüber den Eingeborenen, sagen wir mal. Und warum heute ist der 10. Juni, und das ist der 49. Tag nach dem Ostersonntag, wo uns wieder mal der Heilige Geist gesandt wird, beziehungsweise wurde er über uns ausgegossen vor 2000 Jahren ungefähr. Voilà. Ausgegossen nicht über uns, aber über die Jünger, über die Apostel, auf die der Heilige Geist damals herabkam. Also die Jünger, die hatten sich da alle am gleichen Ort versammelt und da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden. Ja, und seither haben wir eben den Salat. Ne? Alle reden verschiedene Sprachen und die Menschen verstehen sich nicht mehr. Ist ja noch schlimmer, also selbst wir, du und ich, wir reden ja beide Deutsch und Spanisch, selbst wir sind noch nicht mal immer der gleichen Meinung, ne? Geschweige denn die Politiker. Ja, aber wir schreien uns nicht an. Also das ist schon mal ein Vorteil. Wir schreien uns nicht an und drohen uns nicht mit Ausrottung. Insofern sind wir schon zivilisierte Pfingstjünger. Gut, ich lese hier gerade, das christliche Pfingstereignis fand am jüdischen Schavuot-Fest statt. Ja, ja. Dieses Fest feiert die Offenbarung der Tora an das Volk Israel und gehört zu den Hauptfesten des Judentums. Schavuot bedeutet Wochen und weist mit diesem Namen auf die mit dem 50. Tag vollendeten 7 Wochen nach dem Passachfest hin. Bereits aus dieser Tradition stammt der griechische Name Pentecoste, aus dem der deutsche Begriff Pfingsten hervorgegangen ist. Schavuot ist gleichzeitig ein Erntedankfest, da es den Abschluss der mit Pessach beginnenden Weizenernte markiert und so weiter. Also diese Sachen haben einen sehr tiefgreifenden historischen Bezug und kulturell und sozial auch. Heute ist der 10. Juni, hast du gesagt. Richtig. Heute im Jahr 1999, also vor 20 Jahren, begannen die sogenannten internationalen Friedenstruppen zur Beendigung des Jugoslawienkriegs in Jugoslawien einzumarschieren. Ich habe hier das Foto, wo Joschka Fischer, der Friedensengel Joschka Fischer und sein Sozius Gerhard Schröder die Bundeswehr zum ersten Mal, ohne dass Deutschland angegriffen wurde, in ein ehemaliges Land der sozialistischen Staatengemeinschaft geschickt hat, um dieses Land wirklich mit Truppen und Soldaten zu besetzen. Man hat gesagt, man wollte die albanische Minderheit schützen im Kosovo, und alle diese Geschichten, die sie sich da ausgedacht haben, die basierten alle auf unglaublichen Lügen und einseitigen Interpretationen von den furchtbaren Vorgängen, die da sich ereignet haben. Und man hat dem Volk doch tatsächlich eingeredet, Deutschland müsse damals einen Holocaust verhindern. Und da hat man natürlich auch die Deutsche Linke im Mark getroffen. Nach diesem Wort Holocaust traute sich fast niemand mehr, dem Genossen Joschka Fischer zu widersprechen, der dann mit Madeleine Albright so schön am Frühstückstisch saß. Madeleine Albright hat ihm natürlich auch später seinen ersten Spekulationsfonds geschenkt, zur Belohnung vielleicht, für diesen mutigen Einsatz an der Jugoslawienfront. Da hieß es, Serbien muss sterben. Und Joschka Fischer, ein deutscher Grüner, war mit ganz vorne dabei. Nicht mit der Waffe in der Hand, vielleicht in Belgrad, mit dem Fallschirm abgeworfen, aber doch am Schreibtisch hat er diesen Krieg mitdesignert, mitpropagiert und auch mitgeführt. Und das muss man ihm sehr hässlich anrechnen für den Rest seiner Zeit. Ja, nicht nur hat er nicht an vorderster Front gekämpft, noch nicht mal Steine geworfen, wie damals in Frankfurt, ne? Ja. In den 60er und 70er Jahren. Aber gut, zum Thema deutsche Geschichte. Heute ist auch der 75. Jahrestag von was? Da gibt es zwei Jahrestage heute am gleichen Tag, die sich beziehen auf zwei Orte. Am 10. Juni 1944. Und wir hatten ja letzte Woche mal kurz den D-Day erwähnt, die Landung der Alliierten in der Normandie. Das war am 10. Juni und das war am 10. Juni war was anderes. Aber ein Jahr vorher schon, am 10. Juni 1943, waren die Alliierten ja schon in Sizilien gelandet. Und also Italien zuerst und dann nach der Landung in der Normandie ging es auch in Frankreich los, dass eben die Resistance dann immer stärker wurde, und die hatten dann 1944 hatten die die Resistance in Frankreich 100.000 bewaffnete Leute. Die haben sich dann oft mit den Alliierten abgestimmt, deutsche Nachschubverkehr an die Front wurde gestört, die ganze die massenhafte Deportation von Arbeitskräften und so weiter, auch das hat dann nicht mehr funktioniert. Und dann haben die deutschen Besetzer dann entschieden, da muss das Militär her, gegen die Partisanen muss eingesetzt werden in ganz Süd- und Mittelfrankreich. Auch natürlich und nicht nur da, wo die deutschen Besatzer waren. Und die ging dann mit einer Brutalität vor gegen die Partisanen sowieso, aber eben auch zunehmend gegen die Bevölkerung, wenn sie nicht in der Lage waren, die Partisanen zu schnappen. Ja. Und dann, nachdem diese Methoden immer rüder wurden, dann gab es so zaghafte Versuche, sich zu beschweren bei den Deutschen, dass das ja alles auch nicht so vom Feinsten ist und so geht's doch nicht. Und dann kommt die Antwort von den Besatzern: Bei der Bekämpfung des Terrorismus muss und wird die deutsche Wehrmacht sämtliche zu ihrer Verfügung stehenden Mittel und sogar für Westeuropa neue Kampfmethoden anwenden. Wenn die sagen, sogar für Westeuropa, ist sehr interessant, weil sie damit implizit zugeben, dass sie das an anderen Stellen in Osteuropa auch schon getan haben. Und wie gesagt, jetzt kommen diese zwei Jahrestage, 10. Juni 1944. Am gleichen Tag gab es einmal eine Maßnahme der SS in Griechenland, in Distomo, wo sie dann einfach ein ganzes Dorf mit 300 Männern, Frauen, Kindern liquidiert haben, und gleichzeitig auch in Frankreich in Oradour-sur-Glane. Also das ist wahrscheinlich das größte Massaker, was die Wehrmacht jemals angestellt hat während des Krieges. Ne? Und da ging also in dieser Linie eben der Oberbefehlshaber West, Gerd von Rundstedt, hatte gesagt, die Entwicklung der Bandenlage während der letzten Tage und Stunden erfordert sofortiges und rücksichtsloses Zerschlagen starker Kräfte. Dann kommt die zweite SS-Panzerdivision und rückt in dieses Dorf ein, Oradour-sur-Glane, und da legen sie dann um, 650 Einwohner von diesem Dorf, ungefähr ein Drittel Frauen, ein Drittel Männer, ein Drittel Kinder. Und sperren die dann in die Kirche ein, zünden die Kirche an und legen die einfach um. Ja. Was ist passiert später? Ganz, ganz wenig. Es kam dann nach dem Krieg in Bordeaux 1953 zu einem Prozess gegen 20 Leute, die beteiligt waren an diesem Massaker. Aber gut, 1953, da war schon der Kalte Krieg, und da ging es natürlich darum, die Deutschen auch nicht zu sehr zu belästigen. Und dann haben sie die also zu kurzen Strafen verurteilt. Und 6 Jahre später waren praktisch alle wieder auf freiem Fuß. Außer einem. Den hat dann später in der damaligen DDR, haben sie den aufgespürt und haben ihn dort immerhin zur lebenslanger Haft verurteilt. Das war 1983. Aber gut, dann kommt die Wiedervereinigung, und was macht die die bundesdeutsche Justiz? Sie setzen ihn auf freien Fuß. Das zum 10. Juni vor 75 Jahren. Es ist 14.03 Uhr, der Katastrophenblock und die kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Wiesbaden. Das Bundeskriminalamt BKA ist am Donnerstag mit Dutzenden Durchsuchungen und Vernehmungen bundesweit gegen sogenannte Hasskommentare im Internet vorgegangen. Die Behörde wirft den Tätern vor, im Internet zum Beispiel Aufforderungen zur Begehung von Straftaten, Beleidigungen von Amtspersonen oder antisemitische Beschimpfungen veröffentlicht zu haben, wie das BKA am Donnerstag mitteilte. 3 von 4 Hasspostings lassen sich demnach dem extrem rechten Spektrum zuordnen. Der Einsatz mit 38 Maßnahmen lief in insgesamt 13 Bundesländern gleichzeitig und war Teil eines bundesweiten Aktionstags gegen Hasspostings, der vor 3 Jahren vom BKA ins Leben gerufen wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ließ Wohnungen von 12 Beschuldigten durchsuchen, die Mitglieder und Verantwortliche rechtsnationaler Facebook-Gruppen sein sollen, wie die Behörde mitteilte. Gegen die Beschuldigten wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung, der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Nicht nur gegen die Verfasser der Kommentare wird vorgegangen, auch die Administratoren stehen im Fokus. Brandenburg. Waldbrand wütet weiter. Jüterbog. Der brandenburgische Landkreis Teltow-Fläming hat am Donnerstagnachmittag den Waldbrand bei Jüterbog als Großschadenslage eingestuft. Das Feuer habe eine einmalige Dimension, sagte Kreisbrandmeister Tino Geusche einem Bericht des Rundfunks Berlin-Brandenburgs zufolge. Der Kreis übernahm damit die vollständige Einsatzleitung. Das Brandgebiet breitete sich bis dahin auf rund 800 Hektar aus. Es ist damit der größte Waldbrand in Brandenburg seit Jahrzehnten. Am Nachmittag gab es Starkregen, doch laut RBB-Bericht zu wenig, um die Brandbekämpfung entscheidend zu unterstützen. Thema Demo in Wien gegen Polizeigewalt. Wien. Nach dem brutalen Vorgehen der Polizei bei einer Straßenblockade in Wien hatten Klimaaktivisten für Donnerstagabend nach Junge Welt Redaktionsschluss zu einer Demonstration aufgerufen. Sie sollte unter dem Titel Halt der Polizeigewalt für ein gutes Leben für alle am Ort des Geschehens abgehalten werden, wie die Tiroler Tageszeitung auf ihrer Online-Seite am Mittwoch berichtete. Die Veranstalter hatten 1000 Teilnehmende angemeldet, 490 Polizisten sollten eingesetzt werden. Das ist schon mal unglaublich. Man versucht jetzt also zunehmend die Klimabewegung zu kriminalisieren und mit Polizeigewalt einzuschüchtern. Weiter hieß es, dass die Staatsanwaltschaft gegen 4 Polizeibeamte ermittle. Es bestehe unter anderem der Verdacht der schweren Körperverletzung unter Ausnutzung einer Amtsstellung. Man hat Fotos und Bilder und Videos gesehen, wie die Polizei da prügelte und schlug auf die jungen Leute, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, als einen gewaltfreien Widerstand praktiziert. Brüssel. Die Visumsvergabe an Reisende aus Drittstaaten wird in der EU künftig an die Zusammenarbeit des jeweiligen Landes bei der Rücknahme abgelehnter Asylbewerber geknüpft. Menschen aus unkooperativen Staaten, heißt es, könnten bald länger auf ein Visum warten oder mehr dafür bezahlen müssen. Die EU-Staaten bestätigten am Donnerstag die vorläufige Einigung mit dem Europaparlament. Laut EU-Kommission wurden 2016 fast 14 Millionen Visa für den Schengen-Raum, dem 26 europäische Länder angehören, ausgestellt. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ausschreitungen nach Großdemo in Hongkong. Aktivisten versuchten, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Es gab Verletzte und Festnahmen. Zuvor hatten Hunderttausende gegen ein Gesetz demonstriert, mit dem Auslieferungen nach China ermöglicht werden sollen. Mars zu Gesprächen im Iran. Vor seinem Treffen mit der Führung in Teheran sagte der Bundesaußenminister, Deutschland werde keine Abstriche bei der Erfüllung des Atomabkommens durch Teheran akzeptieren. Nach dem Ausstieg der USA hatte der Iran gedroht, das Abkommen mit den 5 verbliebenen Partnern ebenfalls aufzukündigen. Erneut Ausschreitungen in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. Dabei wurden mindestens ein Mensch getötet. Zuvor hatten tausende Haitianer friedlich gegen die Korruption im Land protestiert und den Rücktritt von Präsident Moïse gefordert. Baukran stürzt bei Unwetter auf ein Wohngebäude. Bei dem Unglück in der US-Stadt Dallas ist nach Angaben der Feuerwehr eine Frau ums Leben gekommen. Mindestens 6 weitere Menschen wurden verletzt. In Teilen von Nord-Texas tobten zu diesem Zeitpunkt starke Winde, heftiger Regen und Hagel. Formel-1-Pilot Lewis Hamilton gewinnt großen Preis von Kanada. Zwar fuhr Sebastian Vettel im Ferrari zuerst durchs Ziel, aufgrund einer 5-sekündigen Zeitstrafe fiel er aber auf Platz 2 zurück. Dritter wurde Vettels Teamkollege Leclerc. Das Wetter, viele Wolken, Regen oder Gewitter, im Osten länger freundlich. Höchstwerte heute 18 bis 31 Grad. Das waren die 100-Sekunden-Nachrichten von der Tagesschau von den Leuten von der ARD. Eine Nachricht aus St. Petersburg. Es geht um die Nichteinladung zum D-Day. Die stört Putin nicht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat gelassen auf die fehlende Einladung zum D-Day-Gedenken in der Normandie reagiert. Wir laden auch nicht alle zu jeder Veranstaltung ein, sagte Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit den Chefs internationaler Nachrichtenagenturen in St. Petersburg. Es sei niemand verpflichtet, ihn überall hineinzuladen. Aber wenn wir uns mit Verschwörungstheorien befassen wollen, dann könnten wir uns vorstellen, dass die westlichen Anführer erst ein bisschen untereinander tuscheln wollen, bevor sie anfangen, mit uns Kontakt aufzunehmen, sagte er. Als Affront sah Russland die fehlende Einladung trotzdem, weil die Rote Armee den mit Abstand größten Beitrag zum Sieg über den Faschismus geleistet hat, wie Außenpolitiker in Moskau betonten. Das ist der Punkt eben, wie wir vorhin auch kurz bemerkt haben, den der Westen so gerne verschweigt, dass das große Opfer und der eigentliche Eintritt in den Krieg erst erfolgt wurde von den angloamerikanischen Kräften, nachdem klar war, dass Hitler-Deutschlands Armeen im Osten geschlagen waren und sich auf dem Rückzug befanden. Und das sollte man nicht vergessen, wenn man über die ganze Angelegenheit spricht und dann eben diese tollen Filme mit Tom Hanks und was es da alles gibt, in den Heldenposen als die Wahrheit nimmt, weil man die andere Seite nicht kennt. Eine Meldung aus Jerusalem. Tausende Menschen haben am Donnerstag bei der Gay Pride Parade in Jerusalem für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen LGBT demonstriert. Rund 2500 Polizisten waren im Einsatz. Bei einer Gegendemo der rechten Vereinigung Lehava stand auf schwarzen Spruchbändern: Das ist kein Stolz, sondern ein Gräuel. Es gibt also Leute, die empfinden das als Gräuel, dass da zwei Männer sich küssen und so weiter. Am Rande der Parade wurden 17 Verdächtige festgenommen, darunter ein Mann, der nach Polizeiangaben ein Messer versteckt bei sich trug. Achtung, vor 4 Jahren hatte ein ultraorthodoxer Jude bei der Parade in Jerusalem eine 16-Jährige erstochen. Er wurde später zu lebenslanger Haft plus 31 Jahre verurteilt. Gleichgeschlechtliche Paare können in Israel nicht heiraten. Es gibt Probleme bei Adoption und Leihmutterschaft. Orthodoxe Parteien haben erheblichen Einfluss in der religiös-rechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Sie lehnen Gesetzesänderungen zugunsten von Schwulen und Lesben ab, berufen sich auf religiöse Gebote. Die international bekanntere Gay Pride Parade in Tel Aviv findet am 14. Juni statt, also glaube ich am Donnerstag. Die liberale Küstenmetropole gilt als Hochburg der Szene im Nahen Osten. Am Dienstag hatten dort 23 homosexuelle Paare mit einer Massenhochzeit für die Rechte der Schwulen und Lesben demonstriert. Thema: Wer rettet diesen Planeten vor dem Untergang? Diese FFF, diese Friday for Future Bewegung, ist nun auch im Deutschen Bundestag angekommen. Da gab es nämlich eine Protestaktion der Schulstreikbewegung, die direkt im Plenarsaal stattfand. Die Großdemonstration am 22. Juni ist in Aachen geplant. Man sieht hier eine Gruppe von Schülern, die auf dem Foto, die liegen im Plenarsaal des Bundestags und machen da ein Die-In. Die-In ist so eine Art sich totstellen und auf den Boden legen. Einem Teilnehmer von Jugend und Parlament passte die Protestaktion gar nicht. Der Bundestag war am gestrigen Dienstag Schauplatz einer Protestaktion der Schulstreikbewegung Fridays for Future. Im Rahmen der alljährlich stattfindenden Veranstaltung Jugend und Parlament veranstalteten rund 20 Jugendliche im Plenarsaal ein sogenanntes Die-In. Sie legten sich also vor dem Rednerpult auf den Boden und stellten sich tot. Die Klimapolitik der Bundesregierung wurde auf einem Transparent als Katastrophe bezeichnet. Lorenz Göster-Beutin, Abgeordneter der Linksfraktion, solidarisierte sich mit den jungen Leuten und warf in diesem Zusammenhang der Regierungskoalition vor, ihr sei Machterhalt und der Schutz von Konzerninteressen ganz offensichtlich heiliger als die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Klimas auf diesem Planeten. Seine Partei fordere die Anerkennung des Klimanotstandes, ein Ende fossiler Subventionen und Steuerprivilegien, die sofortige Abschaltung der 20 dreckigsten Braunkohlekraftwerke, Kohleausstieg bis 2030 und ein Ende des Verbrennungsmotors bis 2030. Fridays for Future ist eine internationale Schülerbewegung, die aus einem zunächst einsamen, regelmäßigen Schulstreik der Stockholmer Greta Thunberg, einer 16-jährigen Schülerin, im letzten Herbst entstanden ist. Seit Dezember streiken in Deutschland und vielen anderen Ländern regelmäßig in zahlreichen Städten Schülerinnen und Schüler, um von den Regierungen konsequentere Klimaschutzmaßnahmen einzufordern. Sie können sich dabei unter anderem auf den im vergangenen Herbst erschienenen Bericht des sogenannten Weltklimarates IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, berufen, der den Stand der internationalen Forschung zusammenfasst. Damit ist die Zeit für langsame Anpassungsmaßnahmen inzwischen verstrichen. Soll eine große Klimakrise abgewendet werden, muss der weitere Anstieg des globalen Ausstoßes an Treibhausgasen sofort gestoppt und die Emissionen in den folgenden 2 Jahrzehnten drastisch reduziert werden. Das ist die Lage im Weltklima. Unterdessen hat Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD vor wachsenden Gefahren durch Klimaveränderungen gewarnt. Hoho. Der Kampf und so weiter gegen die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels verlangt von allen eine globale Anstrengung, meinte Maas am Dienstag in seiner Rede zur Eröffnung der in seinem Haus tagenden internationalen Berliner Klima- und Sicherheitskonferenz. Deutschland habe den Anspruch, dabei eine führende Rolle zu spielen. Das lässt wenig Gutes erwarten, wenn ein Mann solche Töne von sich gibt. In der Tat sind sowohl der Bürgerkrieg in Syrien wie auch die Konflikte mit der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in den Ländern südlich der Sahara zum Teil auf Folgen des Klimawandels zurückzuführen. Dem Bürgerkrieg in Syrien ging eine mehrjährige schwere Dürre voraus, die viele Bauern ruinierte und damit die ohnehin bereits vorhandenen Spannungen weiter verstärkte. In den Sahelländern, insbesondere im zentralafrikanischen Tschad, führt große Trockenheit und das Ausbleiben von Regen zu Konflikten zwischen Bauern und Hirten, auf die auch Maas hinweist. Nur ist die Antwort Deutschlands und seiner Verbündeten bisher lediglich, die Grenzen für afrikanische Flüchtlinge zu verschließen. Ansonsten wird Militär hingeschickt. Dabei machen Anwohner der Tagebaue und den Braunkohlerevieren in Berlin auf ihre Situation aufmerksam. Die Bergbauunternehmen LEAG und RWE treiben noch immer Vorbereitungen zur Ausweitung ihrer Gruben voran, denen Dörfer wie Proschim in der Lausitz oder Kukum im Rheinland weichen müssen. Ganze Dörfer werden da weggekloppt. Die Bewohner werden zwangsweise umgesiedelt. Viele haben sich mit anderen Anwohnern verbündet und rufen zu einer Demonstration am 22. Juni in der Nachbarschaft des rheinischen Tagebaus Garzweiler auf. Am Vortag wird es im nahegelegenen Aachen eine internationale Demonstration der Fridays for Future-Bewegung geben. Außerdem plant das Netzwerk Ende Gelände an dem Wochenende Aktionen des zivilen Ungehorsams, mit denen der Kohleabbau in dieser Zeit behindert werden soll. Ja, eine der Maßnahmen, die positiv ist, die gefördert wird, die viele Leute machen, ist dann zum Thema Klimawandel Bäume pflanzen. Ja? Und du wirst es nicht erraten, wer das gemacht hat, schon vor einem Jahr. Moment, gib mir einen Tipp, dann rate ich gerne ein bisschen weiter. Gib mir der Mann ist ein größenwahnsinniger, geisteskranker und wohnt in USA und hat da also mit Vornamen heißt er Donald. Ach, der Kunstharz Perückenfreak. Ja. Also der hat vor einem Jahr einen Baum gepflanzt und wo? Im Garten vom Weißen Haus. Nun ist er aber nicht selber auf die Idee gekommen, sondern der wurde ihm geschenkt, dieser Baum, bei einem Staatsbesuch von Macron hat er diesen Baum mitgebracht. Und dann gibt es da ein Bild, wo Trump und Melanie und Macron da im Garten stehen mit einem Spaten in der Hand und vor ihnen steht so ein dürres Bäumchen, das wohl gerade da gepflanzt wurde. Jetzt also der Anlass waren nicht Klimageschichten, sondern vor einem Jahr war eben der Erste Weltkrieg zu Ende, 2018. Und zum Zeichen dieser unverbrüchlichen Freundschaft zwischen Europa oder Frankreich und den USA sollte da also jetzt dieser Baum das symbolisieren. Und was ist jetzt aber passiert? Ein Jahr später, dieser Baum ist eingegangen. ist gestorben. Der existiert nicht mehr. Hm? Das ist aber schade. Warum? Hat er dagegen gepinkelt, der Trump? Ist er vertrocknet oder wurde er nicht gegossen? Vielleicht hat dem Trump niemand gesagt, dass so ein Baum Wasser braucht und so. Ja, aber das ist doch irgendwie sehr symbolisch, finde ich, für diese ganze Geschichte, nicht nur Klima, sondern überall. Trump ist ja auch einer von den großen Klimawandelleugnern, ne? Sondern einfach für die Brutalität, mit dieser Typ auf der ganzen Welt vorging. Weil du vorher zitiert hast, da diese Anti-Gay-Demonstration in Jerusalem, ja. Was macht jetzt der US-Botschafter David Friedman in Jerusalem? Jetzt sagt er auf einmal, ja, also ich denke, dass Israel unter gewissen Umständen das Recht hat, einen Teil, aber wahrscheinlich nicht alles, vom Westjordanland zu behalten. Ja? Trump hat ja schon vor einem Jahr die Botschaft von Tel Aviv nach Ost-Jerusalem, nach Jerusalem, nicht nach Ost-Jerusalem verpflanzt, um einfach diese Landbesetzungsstrategie des Staates Israel zu legitimieren. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Also allen Vereinbarungen von Oslo, von nach dem Sechstagekrieg 1967, wo Israel ja Gaza besetzt hat, Cisjordanien und eben Jerusalem auch, was von den Vereinten Nationen auf der ganzen Welt verurteilt wird, ja, kümmert einen Dreck. Und jetzt wieder einmal mehr zeigt man, wie sehr diesem Trump alles am Popo vorbeigeht. Ne? Und also ein Beispiel, es gibt noch 100.000 andere, Mexiko jetzt, wo er jetzt großzügig verzichten will, die Steuern für mexikanische Importe zu erhöhen, wenn Mexiko seine Südgrenze gegen Guatemala, wenn die dort Militärs hinschicken. Ich meine, der Moreno, der neue Präsident von Mexiko, Obrador, ne? Der, ist natürlich nicht schön, dass sich der da drauf einlässt, ja, aber ein Beispiel mehr, das brutale Erpressung, das ist die Vorgehensweise von diesem Typen da in den USA. Man muss zu seinem Schutz sagen, die USA hat das immer gemacht, egal unter welchem Präsidenten. Sie haben erpresst, sie haben Regime, die ihnen nicht passten, gestürzt, sie haben ganze Demokratien destabilisiert, sie haben Putsche organisiert, sie haben Massaker eingeleitet, sie haben Todesschwadronen gegen Nicaragua, El Salvador organisiert. Das sind alles Maßnahmen, die die USA seit Jahrzehnten in ihrem Maßnahmenkatalog zur Verfügung haben und auch fleißig ausnutzen. Das ist keine Behauptung, sondern das ist alles schon belegt, dokumentiert, bewiesen. Dazu braucht man nicht mehr viel zu sagen. Was Trump vielleicht gemacht hat, ist, er hat noch einen weiteren Schritt in der Kriminalisierung der Politik gemacht. Er hat zum Beispiel das heilige Recht der Botschaften zerstört, indem er die venezolanische Botschaft in Washington hat erstmal von Polizei und Militär besetzen lassen und dann räumen lassen. Ein beispielloser Akt von einer kriminellen Aggression in Friedenszeiten gegen ein Land, mit dem man nicht im Krieg ist. Er hat also das Botschaftsrecht außer Kraft gesetzt und solche Sachen. So, jetzt brauchen wir aber eine gute Nachricht. Berlin. Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten am 1. Juli etwas höhere Bezüge. In Westdeutschland steigen die Renten um 3,18%, im Osten um 3,91%. Der Bundesrat billigte am Freitag in Berlin eine entsprechende Verordnung. Des Weiteren stimmte er einer Erhöhung der Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG zu. Der Höchstsatz der Förderung kann damit von derzeit 735 Euro auf 861 Euro im kommenden Jahr steigen. Außerdem sollen mehr Studenten als bisher Anspruch auf die staatliche Unterstützung haben. Naja, ein paar soziale Maßnahmen, um den jungen Leuten, den Studenten und auch den älteren Menschen mal eine Geste zu zeigen. Hier, bitte. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Die BCN-Nachrichten vom heutigen 10. Juni 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Thema Kampf ums Rathaus. Bürgermeisterin Ada Colau besteht auf ihrem Koalitionsangebot an die beiden Linksfraktionen im Rathaus von Barcelona. Das ist die ERC und die PSC, um zusammen mit Barcelona en Comú eine Koalition des sozialen Fortschritts einzugehen. Rote Linien, Linias Rojas, müssten beiseite gelassen werden und Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden, so die Bürgermeisterin. Barcelona habe mehrheitlich links und mehrheitlich gegen den Independentismo gewählt. Das ist durch Zahlen ganz einfach zu ersehen und zu belegen. Die Wähler hätten entschieden, dass Barcelona ein Tripartido, eine Drei-Parteien-Koalition bekommen solle, so Ada Colau. Thema Prätorianergarde für den Präsidenten. Zwischen 140 und 170 Polizisten sollen die persönliche Schutzgarde des Präsidenten der Generalitat de Catalunya bilden. Ich weiß nicht, ob der Trump mehr hat als er. Der Trump hat wahrscheinlich nur 100. Genaue Angaben will Quim Torra hier nicht machen. Die überraschende Nachricht indessen ist, dass der Chef der Mossos d'Esquadra ausgetauscht wurde. Ganz plötzlich, von einem Tag auf den anderen. Der Herr Miquel Esquies wurde am Montag vergangene Woche durch den Polizisten Eduard Sallent, einem strammen Katalanisten, ersetzt. Sallent ist seit 22 Jahren im Polizeidienst und war zuletzt Chef des Informationsdienstes in der Comisaría General de Información. Seit Jahren existiert die Polemik, dass die autonome katalanische Polizei separatistisch ideologisiert werden soll, wurde und ist. Bedenklich war die passive und obstruktive Haltung der Mossos während des illegalen Referendums vom 1. Oktober 2017, den die Generalitat natürlich als legal bezeichnet hat, diese Volksabstimmung. Der neue Polizeichef erklärte, dass es zu seinen Prioritäten gehöre, das organisierte Verbrechen in Katalonien zu bekämpfen. Wen oder was genau er damit meinte, hat er aber nicht gesagt. Thema Kampf ums Rathaus, zweiter Teil. Der Kandidat zum Bürgermeister Ernest Maragall von ERC erklärte am Mittwoch, dass die Bürgermeisterin Colau das Flirten mit den Sozialisten einstellen solle. Er bot Colau eine spezielle Rolle auf höchstem Niveau in einem natürlich von ihm kontrollierten Rathaus unter seiner Leitung an. Solange sie sich zu diesem Angebot nicht äußere, würde er die Gespräche auf Eis legen. Jawohl. Auch solle Colau sich nicht mit Manuel Valls unterhalten. Ansonsten könne man die Posten im Rathaus nach der 50-50-Formel verteilen. Das heißt, er hat der Colau die Hälfte, genau die Hälfte der Posten angeboten. Unter ihm als Bürgermeister und mit Colau auch als eine Art Vizebürgermeisterin. Man wolle da noch eine tolle Figur schaffen, damit sie sich auch weiterhin wichtig fühlen dürfe. So ungefähr soll das aussehen. Thema Wasserknappheit und Waldbrandgefahr. Die Landesregierung Kataloniens warnte am Mittwoch, dass es zu einer erhöhten Waldbrandgefahr kommen werde, wenn es im Monat Juni nicht regnen sollte. Der Innenkonseller, so eine Art Innenminister Miquel Buch, verkündete gleichzeitig, dass die Generalitat, Achtung, jetzt endlich 17,2 Millionen Euro in Fahrzeuge und Material investieren wolle, um die Feuerwehr besser auszurüsten. Die fordert das nämlich seit Jahren und die Generalitat hat seit Jahren die Feuerwehren verkommen lassen. Auch soll das Personal aufgestockt werden. Zwischen dem 17. Juni und dem 23. August sollen zwischenzeitlich 717 spezielle Kräfte eingestellt werden, die in der Waldbrandbekämpfung und Überwachung der Wälder eingesetzt werden sollen. die Generalitat nennt 25 Hubschrauber, 12 Flugzeuge und 721 Fahrzeuge zur Brandbekämpfung in Katalonien ihr Eigentum. Thema Cocaine all around my brain. Kokaingehalt im Abwasser in Barcelona ist auf einem Höchststand. Das hat das Wasserinstitut von Barcelona letzte Woche verkündet. In fast keiner anderen Stadt wird so viel Kokain konsumiert wie hier in dieser Stadt. Na klar, bei so vielen Millionen Touristen und bei so einem Riesenangebot an Kokain, das kann man ja an jeder Ecke kaufen. An jeder Ecke stehen Kokainhändler und so soll es einen nicht wundern. Aber eine Gruppe von Getränkedosenverkäufern wurde jetzt am Dienstag von den Mossos verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, Kokainpäckchen als Getränkedosen getarnt zu verkaufen. Kommen wir zu einem bösen Thema, das Katalonien und uns hier natürlich indirekt betrifft. Es geht um ein historisches Thema. Es geht um Franco und den Neofrankismus. Nach dem umstrittenen Urteil des Tribunal Supremo, des obersten Gerichtshofs, die Umbettung des Diktators Franco vorerst zu stoppen, hagelt es Kritik von allen Seiten, auch von unserer Seite. Die Gruppe Richter für die Demokratie, Jueces para la Democracia, bedauert in einer Presseerklärung, dass der Gerichtshof die Interessen der Familie Franco über die Interessen des spanischen Volkes und speziell über die Interessen der Opfer der frankistischen Diktatur stellt. Die Begründung für den vorerstigen Stopp der Umbettung der Mumie des Diktators aus seiner Gedenkstätte in Cuelgamuros, offiziell Valle de los Caídos, bei Madrid genannt, gibt an, dass man erst dann einer solchen Maßnahme zustimmen könne, wenn eine endgültige Entscheidung darüber vorläge, die dasselbe Gericht wahrscheinlich in ein paar Monaten vornehmen wird. Interessante Konstruktion. Die progressiven Richter sehen hier eine klare Unfähigkeit der spanischen Justiz, die Verbrechen des Frankismus überhaupt zu erkennen, geschweige denn zu verfolgen und die Opfer zu ihren Rechten zu verhelfen. Zugleich wird von Historikern und progressiven Richtern kritisiert, dass in dem Urteil des Tribunal Supremo die Regierungszeit, Achtung, des Diktators Franco ab dem 1. Oktober 1936 genannt wird, nur 3 Monate nach dem blutigen Militärputsch gegen die demokratisch gewählte und einzig legitime Regierung Spaniens unter Manuel Azaña Díaz. Nach den Gesetzen der spanischen Verfassung war allein Manuel Azaña Staatschef der Republik. Wenn die aufständischen Militärs einen der ihren als Generalissimo der Streitkräfte erklärten, oberster Befehlshaber, und kurz darauf zum Staatschef, dann habe dies keine Rechtsgültigkeit in keinem Land der Welt und zu keiner historischen Zeit. Befremdend sei also, dass die Richter der Logik der Putschisten von damals eine höhere Gültigkeit geben als der legitimen Verfassung und dem geltenden Völkerrecht von heute. Ein Unding. Der renommierte Historiker Paul Preston, Autor einer Franco-Biografie, die als Standardwerk gilt, Franco, Caudillo de España, das Werk stammt von 1994, kommentierte das Urteil des Tribunal Supremo so. Franco war nie legaler Regierungschef Spaniens, zu keinem Zeitpunkt. Es sei denn, man wolle Glauben machen, dass jegliche Handlung der Putschisten ab 1936 legitim gewesen sei. Ja, da kann man ein Lied von Slime zitieren. Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure als an die Gerechtigkeit der spanischen Justiz. Slime hat das über die deutsche Justiz gesagt. So einen Skandal muss man nun über sich ergehen lassen, während in der Kammer nebenan natürlich der Prozess gegen die katalanischen Gefangenen aus der Zeit des illegalen Referendums stattfindet, wo man diesen Leuten wiederum Rebellion vorwirft, während man gleichzeitig von der gleichen Justiz den General Franco als legitimen Staatschef anerkennt, offiziell von der spanischen Justiz. Das heißt, hier kann man wirklich anfangen, zum Independentista zu werden. Spätestens hier sollte man sich überlegen, ob man sich nicht wirklich von dieser, ja, könnte man sagen, schon Schweinejustiz eigentlich loslösen sollte und versuchen, eine eigene Paralleljustiz aufzubauen. Ein Skandal erster Güte. Frühling im Niemandsland. Thema Lesbophobie. Zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 1095 Euro ist ein Mann von einem Gericht hier in Barcelona verurteilt worden, weil er ein lesbisches Paar angegriffen und misshandelt hat. Ihn hatte gestört, dass die jungen Frauen Hand in Hand gegangen seien. Und dann hat er vor Gericht rumgejammert, er sei ja Kokain- und Heroinsüchtig und da könne man ja nichts machen und solche Geschichten. Ich hoffe, er kommt in den Knast und da wird eine Sonderbehandlung mit ihm vorgenommen. Ja, du hast ja vorher schon berichtet über die Angriffe auf eine LGTB-Demonstration in Jerusalem. Vorgestern war die Meldung, dass in England irgendwo... In London in einem Bus. Genau. 5 Jugendliche reingehen, 2 Frauen als Lesben sehen oder erkennen und dann sagen sie zu denen, küsst euch, wo die sich dann weigern, wird brutal auf sie eingeschlagen. Auch gestern oder vorgestern in den USA, in Detroit, auch eine Schwulen-Lesben-Trans-Demonstration werden angegriffen von US-amerikanischen Nazis mit Hakenkreuzbinden. Und es greift immer mehr um sich, ne? Und irgendwo natürlich wird auch diese Sache wieder befördert durch diesen Typen da in USA, ja? Auf jedem Gebiet immer brutaler, immer rücksichtsloser, immer idiotischer. Weil sie diesen Ton, diesen faschistoiden und faschistischen Ton gegen Minderheiten zu hetzen und auch gegen Andersdenkende und Andersgläubige und Andersfühlende beleidigende Worte zu benutzen, der hat dermaßen um sich gegriffen. Und da kann man wirklich, wie du sagst, den Politikern, den Verantwortlichen, die die Sprache praktisch definieren, die Verantwortung geben. Und wir müssen alles tun, um dieser Schweinerei Einhalt zu gebieten. Thema Wissenschaft. Wir haben ja einen Astronauten als Wissenschaftsminister hier in Spanien. Das hat kein anderes Land. Also Hut ab vor dieser Regierung. Europa bewilligt 100 Millionen Euro für das Centro Nacional de Computación hier in Barcelona. Da soll 2020 der neue Superrechner stehen. Das BSC, Barcelona Supercomputing Center, wird 17 Mal schneller rechnen als die bestehenden Maschinen. Europa kann so in den Wettstreit mit USA, China und Japan treten. Dies teilte Wissenschaftsminister Pedro Duque, der Astronaut, vergangene Woche mit. Und jetzt ein tolles Datum, ein technisches Datum. Die neue Maschine, haltet euch fest, Leute, heißt Mare Nostrum 5 und verarbeitet, Achtung, 200.000 Billionen Rechenvorgänge pro Sekunde. Da wird einem schwindelig. Die können also das Universum errechnen in ein paar Sekunden. Gut, wie du vorhin schon gesagt hast, aber hier muss es nochmal gesagt und betont werden, endlich, nach 137 Jahren, gibt es eine Baulizenz für die Sagrada Familia. So lange hat es gedauert. Der fantastische Riesentempel des Architekten Gaudí in Barcelona hat endlich eine Baulizenz. Die Betreibergesellschaft des Touristentempels wird 4,6 Millionen Euro in die Kassen des Rathauses spülen müssen, zahlen müssen und damit spülen. Die Teniente de Alcalde für Urbanistik, Janet Sanz, begrüßte es mit einem strahlenden Gesicht vergangene Woche, dass eines der größten Ziele ihrer Legislaturperiode erreicht wurde. Sie sagte wörtlich, wir haben es geschafft, dass eine historische Anomalie in unserer Stadt beseitigt wurde. Außerdem, wie du vorhin sagtest, haben sie da ein paar weitere Gelder rausgeholt. Und zwar soll die Betreibergesellschaft noch ein paar Millionen extra zahlen, um die Schäden, die den Nachbarn entstanden sind im Laufe der Jahre durch die Bauten, zu kompensieren. Von den 53.495 Quadratmeter Fläche dieses Tempels wurden nur 378 Quadratmeter als Verkaufsfläche für den kommerziellen Gebrauch genehmigt. Das heißt, die können nicht große Teile des Tempels weiter kommerzialisieren. Außerdem ist der Zugang zum Verkaufsbereich im Tempel nur von innen her möglich. Das heißt, die Leute können nicht von der Straße da den Touristenramsch kaufen, sondern müssen erstmal die Eintrittskarte bezahlen, Schlange stehen und dann da rein. Und so weiter. Damit will man den unkontrollierten Zufluss zu diesem Tempel noch ein bisschen einschränken, weil die Leute rennen sich da teilweise gegenseitig über den Haufen und stehen sich da auf den Füßen. Gut, letzte Meldung. Alcaldesa Colau. Auf dem Parteitag von Barcelona en Comú, der fand am Samstag statt, der Partei der Bürgermeisterin, wurde am Samstag darüber abgestimmt, ob Ada Colau erneut als Bürgermeisterin kandidieren solle. Mit 457 Stimmen dafür und nur 27 Gegenstimmen beschloss die Parteibasis, dass Colau sich um eine weitere Amtszeit bemühen und die Verhandlungen hierfür einleiten solle. Unter den Anwesenden befanden sich Mitglieder und Funktionäre des Rathauses, viele Intellektuelle, es gab da Arbeiter, Parteiaktivistinnen, Bürgerinitiativen, Leute aus Nachbarschaftsvereinen und so weiter. Somit hat Ada Colau einen enormen Rückhalt, um mit ihren zwei Lieblingskandidaten für eine Drei-Parteien-Koalition im Rathaus zu verhandeln, nämlich ERC, PSC und sie selber Barcelona en Comú. Die Veranstaltung fand übrigens im Centre Cívic La Sedeta in Barcelona statt. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Er denkt nur an ihn und an den Tag, als er ihn zum ersten Mal sah. So cool stand er da und Vincent war klar, dass das jetzt wohl Liebe war. Mama, ich kann nicht mehr denken, ich glaube, ich hab Fieber, ich glaube, ich will das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben, was, wenn mein Herz zerbricht? Nein, mein Kind, das wird es nicht, bitte glaub mir, Schatz, du stirbst auch nicht, es ist nur Liebe und da ist kein das geht vorbei, du wirst schon sehen, es ist nur Liebe und da hilft keine Medizin. Linda war die schönste Band-Footballstar. Träume so groß, das perfekte Paar. Hochzeit, Haus und Kind, alles durchgeplant. Doch jetzt liegt sie wach, ob das schon alles war. Und sie denkt an ihn und an die Zeit, als sie noch so verknallt war. Jetzt ist alles so ernst und sie weiß nicht mehr, ob das wirklich Liebe war. Ich glaube, ich bin das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ben ist nicht mehr da. Er küsst jetzt Models in Amerika. Vincent hat 2 Kinder und einen starken Mann. Er hätte nie gedacht, dass man so lieben kann. Und jetzt liege ich hier wach und denk an den Tag, als ich zum ersten Mal verknallt war. Kurz vor 15 Uhr am frühen Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Die letzte Phase von Niemandsland ist eingeläutet. Kino. Was gibt's da zu vermelden? 2 Sachen habe ich hier. Beginnen wir chronologisch mit dem Film vom Goethe-Institut nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr. Möglicherweise wird es jetzt der letzte sein von diesem Zyklus, den sie da veranstaltet haben, der subjektive Faktor. Ich bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls gibt es da am nächsten Mittwoch den Film Barbara von Christian Petzold. Und also Inhalt DDR, Sommer 1980, eine Frau, eine Ärztin bekommt eine Haftstrafe, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hat und wird dann auch noch versetzt aus disziplinären Gründen in irgendein Provinzkrankenhaus. Dann hat sie einen Geliebten, der lebt im Westen und beginnt zu organisieren ihre Flucht über die Ostsee. Und dann wird sie aber versetzt und sie beginnt da in einer Kinderchirurgie-Station zu arbeiten und hat da auch einen neuen Chef, ein gewisser André, eine komplexe Beziehung tut sich da auf, voll offener Fragen. Und also der Film ist jetzt inzwischen 6-7 Jahre alt und heißt es hier in der Ankündigung, der Film nähert sich dem Leben in der DDR mit großer Genauigkeit. Das ist ja schon mal schön. Dann geht es aber weiter und das heißt, er bewegt sich jenseits jeglicher ideologischer Diskurse. Das kann natürlich auch schön sein, aber man fragt sich natürlich, ist sowas überhaupt möglich? Ja? Ja, wir haben ja den Film ja auch schon besprochen seinerzeit mit der großartigen Nina Hoss. Und es ist ein klasse Film, nur die Richtung ist klar. DDR war ein Zwangsregime, die Leute waren da eingesperrt, die Leute wurden verfolgt. Nur, man muss den Film zugutehalten, er ist sehr sparsam mit Klischees. Das heißt, selbst der Stasi-Mann, der da alles überwacht und alles bespitzelt, ist ein menschlich verständlich dargestellter Bursche, dem man am Schluss sogar Verständnis entgegenbringt. Das haben die gut gemacht in dem Film, das muss man sagen. Naja gut, ich habe ihn nicht gesehen und wahrscheinlich gehe ich da dann auch hin. Und dann gibt's am nächsten Samstag, am 15. Juni, nicht nur einfach einen Film, sondern ein Filmereignis. Und zwar im Aribau Multicines, nämlich Metropolis, wird da aufgeführt. Mhm. Und also der größte, beste, expressionistische Film, der wahrscheinlich jemals produziert wurde. Und ich weiß nicht mehr genau, mir schwand etwas von einem Eintritt von 17 Euro. Jetzt ist das natürlich ein bisschen happig, wenn es nur um den Film ginge. Aber deshalb habe ich gesagt Filmereignis, weil zum 90. Jahrestag der Uraufführung in Spanien, vor 90 Jahren wurde der aufgeführt, gibt es jetzt diese Veranstaltung. Da sieht man dann nicht nur den Film, sondern die Live-Musik wird von einem gewissen Morales, der ist Pianist und Kompositor von elektronischer Musik, diese Originalmusik wird von ihm da live dann aufgepeppt und das alles zusammen wird also stattfinden da am nächsten Samstag um 21.30 Uhr in den Aribau Multicines im La Sala 5 im Saal 5. Und ist ein Riesensaal übrigens. Ja, ja. Der hat sogar zwei Stockwerke. Der hat oben so eine Art Galerie, wo man wirklich nochmal ein paar hundert Leute unterbringen kann. Ja, ein Riesensaal, da gehen fast 1000 Leute rein. Man sagt also, das sei sowieso in Barcelona das größte Kino überhaupt. Und der ist also dann hier angekündigt. La Sala 5 del Aribau Multicines se convierte en una cápsula del tiempo con esta experiencia sensorial retrofuturista y totalmente única. Am Samstag um 9:30 Uhr. Also hingehen. Ich habe auch noch etwas hier auf der Platte und zwar eine kleine Reportage. Es gab vergangene Woche ein Ereignis hier in der Stadt. Ich weiß nicht, ob du davon etwas gehört hast. Das war das Festival del Cine de la Gent Gran hier in Barcelona. Und da sind wir gewesen und ich habe da eine kleine Reportage vorbereitet. A nuestro segundo día del primer Festival Internacional de Cinema de la Gent Gran. Hoy día comenzamos nuestra competición de cortometrajes internacionales. Es ist Freitag, der 7. Juni 2018. Es ist kurz vor 18 Uhr und wir befinden uns hier im Girona Kino, im Cine Girona. Was gibt's hier, Marisa? Aquí vamos a ver ahora una serie de cortos. Wir werden eine Reihe von Kurzfilmen sehen. Enmarcados dentro del Festival Internacional de Cinema de la Gent Gran de Barcelona. Im Rahmen des Festivals für ältere Leute hier in Barcelona. Übrigens das erste Festival diesen Typs überhaupt, oder? Das hat es noch nicht gegeben, so ein Festival. Ja, es ist das erste Festival. Es wird außer diese Kurzfilme, die wir heute sehen, noch ein Tag mit Kurzfilmen und dann andere Filme, die, wie die Una Pastelleria in Tokio, also oder ein baskischer Film. Ein, könnte man sagen, eine Bäckerei in Tokio und Filme aus dem Baskenland wird es geben. Wir haben hier gerade das Programm vor uns liegen. Auch ein Film von die Agnes Wachter. Ein Film von der Agnes Wachter, große Dame des Kinos. Genau. Ein deutscher Film, Kadisch per un amic. Kadisch für einen Freund, den wir auch am vergangenen Montag im Niemandsland angekündigt haben. Ein sehr interessanten Dokumental von Adele Tulli, heißt Menopausa Rebell. Aha, also rebellische Wechseljahre. Ja, Wechseljahre, rebellische Wechseljahre. Das baskische Film heißt In 80 Tagen. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, 8 oder 9 Kurzfilme heute. Die kann man dann auch bewerten. Das sind Kurzfilme zum Beispiel... Eran otros tiempos. Ja, aus welchem Land ist der? Das ist Fiktion. Ah, da gibt es keine. Ist ein spanischer Film. Okay. 7 Minuten. Danach gibt es Bodas, Hochzeiten. Aus Brasilien. Von Alexia Maltner aus Brasilien, 12 Minuten. Dann... Progo von Ivan Valencia aus Spanien. 14 Minuten, danach Suspicious Reflection. Von Paolo Conti, Brasil. Brasilien. 3 Minuten. Yayo Flautas von Jesus Martinez, natürlich Spanisch. Yayo Flautas ist eine spanische Spezialität. 13 Minuten. 13 Minuten, Yayo Flautas, eine ironische Verballhornung von Perro Flautas. Ein sehr spanischer Ausdruck, der nur ironisch gebraucht wird. Dann... Señorita Isas von Luis Paris und Federico Scopazzo, Argentinien, 23 Minuten. Der längste Film in diesem Kurzfilmrahmen. Dann Un día en el parque, ein Tag im Park, Diego Porral, Spanien, 3 Minuten. Jenny von Cecilia Engels, Brasilien, 15 Minuten. Und No me olvides von Ferran Navarro Beltrán. Ein spanischer Film, 7 Minuten. Gut, das ist das, was uns heute hier erwartet im Rahmen La Gran Pantalla, Festival Internacional de Cinema de la Gent Gran de Barcelona. Die große Leinwand, internationales Kinofestival der alten Leute, der älteren Menschen in Barcelona. Das erste Ereignis dieses Typs. Niemandsland, 91.4 FM bei Contrabanda. Dankeschön. Dankeschön, bis nachher. War sehr interessant. Es waren Filme, Kurzfilme auf sehr hohem Niveau. Ich bin sonst kein Kurzfilmfreund. Viele Kurzfilme, die ich gesehen habe auf Festivals, die gefallen mir einfach nicht. Die sind mir zu anspruchsschwanger, mit zu wenig Handwerk gemacht. Deshalb muss ich dieses Festival sehr loben. Die Filme waren alle auf einer Höhe. Man durfte dann wählen. Als Zuschauer hat man mit abgestimmt. Und das war schon klasse, die Lebensschicksale von alten Menschen da zu sehen, in verschiedenen Ländern, unter verschiedenen Bedingungen und mit verschiedenen Protagonisten. Sehr toll. Gut, wir müssen raus, Werner. Ja, bei den Kurzfilmen darf man natürlich nicht vergessen, dass das oft die Regisseure sehr junge Leute sind, die vor allem auch kein Geld haben, ihre Ideen umzusetzen. Viele davon haben bestimmt gute Ideen. Aber gut, du sagst, wir müssen raus, dann gehen wir halt raus und sehen uns wieder am nächsten Montag. Das wird der 17. Juni sein. Man höre und staune, 17. Juni. Ulla, 17. ist Juni. Aber natürlich in der neuen Bundesrepublik seit dem Anschluss der DDR kein Feiertag mehr. Genau, seit der Übernahme ist das alles vergeben und vergessen. Jetzt haben wir das alles wieder. Gut, dann mach's gut, Werner. Gleichfalls. Viel Glück und eine schöne Woche. Und am Mittwoch, nicht vergessen, meine Damen und Herren, am Mittwoch wird offiziell das Rathaus eine Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister wählen. Egal wie, hinter den Kulissen wird fieberhaft verhandelt. Wir sehen uns wieder. Wir hoffen, dass wir nächste Woche eine Bürgermeisterin haben. Tschüss. Das war's für heute. Wir bringen diese Sendung in den Podcast ab übermorgen etwa unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, machen Sie es gut. Tschüss. Ah, zum Schluss natürlich ein bisschen Klamauk mit Helge Schneider. Den hatten wir lange nicht mehr. I was born. Der hustet erstmal. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Thank you. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland.